Eine Pflanze verändert die Welt. Es gab aber auch Gegenden, in denen die Menschen so viel Nahrung fanden, dass sie gar nicht weiterzuziehen brauchten. Sie konnten dauerhaft am selben Ort siedeln, weil dort nämlich ganz spezielle Pflanzen wuchsen. Obwohl diese Pflanzen ziemlich unscheinbar waren, weder besonders groß noch besonders schön, beginnt mit ihnen unsere Geschichte. Denn sie haben die ganze Welt verändert. Ahnst du schon, welche Pflanzen das waren? Genau, die Getreidepflanzen. Getreide isst du wahrscheinlich jeden Tag. Weizen, Gerste, Reis, Mais und Hirse sind Getreidesorten. Und Brot, Kekse, Kuchen, Frühstücksmüsli und Nudeln werden daraus gemacht. Bis vor ungefähr 10.000 Jahren haben die Menschen kaum Getreide gegessen, denn die Pflanzen waren noch nicht sehr verbreitet. Weizen zum Beispiel kam in Amerika, China oder Australien gar nicht vor. Er wuchs nur in einigen Gegenden Vorderasiens. Und auch nicht auf großen Feldern, wie wir sie kennen, sondern sehr verstreut. Ein paar Halme hier, ein paar Halme dort. Deshalb haben selbst in Vorderasien die meisten Menschen dem Weizen keine große Beachtung geschenkt. Einige wenige aber schon. Wir wissen nicht, wann und wo genau sich die ersten Menschen für Getreide interessierten, aber wir können es uns vorstellen. Nehmen wir einmal an, ein Mädchen zog herum, um Pflanzen und kleine Tiere zu sammeln und stieß dabei auf ein Mädchen aus einem anderen Stamm, das die ganze Zeit am selben Fleck hockte und Weizen pflückte. »Hallo«, sagte das erste Mädchen. »Ich bin Wanda. Die Leute nennen mich so, weil ich viel herumwandere. Wie heißt du?« »Meine Leute nennen mich Weizi, weil ich Weizen so liebe.« »Weizen? Pah, nach dem Zeug bücke ich mich gar nicht erst. Den ganzen Tag ist man mit Abzupfen beschäftigt und am Ende hat man doch immer zu wenig. Und selbst wenn man mal genug zusammenbekommt, die Körner sind so verdammt hart. Einmal habe ich vom Kauen fiese Kopfschmerzen bekommen und mir einen Zahn kaputt gemacht. Und dann hatte ich auch noch 3 Tage Bauchweh.« »Aber du hast das ja auch völlig falsch gemacht«, rief Weizi. »Man kann Weizenkörner nicht einfach so essen. Roh. Du musst sie mit ins Lager nehmen, die harte Außenhaut abholen und das Korn zermahlen. Das Pulver, das du erhältst, vermischst du mit Wasser und formst einen Fladen daraus. Den legst du auf einen flachen Stein neben dem Feuer. Dann wartest du ein bisschen und schwupps, hast du ein leckeres Brot. Keine Kopfschmerzen, kein kaputter Zahn, kein Bauchweh.« »Puh, klingt anstrengend, nach viel Arbeit. Da bleibe ich doch lieber bei Feigen und Fisch.« »Hast recht, es ist anstrengend. Dafür hat Weizen einen riesen Vorteil gegenüber Fisch und Feigen.« »Was? Die kleinen trockenen Dinger? Welcher Vorteil soll das denn sein?« »Wenn du Fische nicht gut räucherst und saftige Feigen nicht vollständig trocknest, verrotten sie schnell. Hast du schon mal Fisch gegessen, der 3 Tage irgendwo herumlag?« »Oh, geht, hör auf.« »Siehst du? Getreide ist da ganz anders. Das hält sich monatelang. Kein Problem. Wenn es reif ist, sammeln wir so viel davon wie möglich und horten es. Und wenn die Ernte vorbei ist, gehen wir auf die Jagd. Zum Beispiel nach Gazellen oder sammeln Feigen und anderes, genau wie ihr. Aber manchmal gibt's eben nicht zu jagen oder zu sammeln.« »Dann zieht ihr in ein anderes Tal?« »Nein, dann kehren wir in unser Lager zurück, nehmen etwas Getreide aus dem Vorrat, mahlen es und backen Brot. Oder kochen Getreidebrei. Wenn wir während der Erntesaison genug Korn zusammenbekommen, können wir das ganze Jahr über am selben Ort bleiben.«